Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 174. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hi. Und der Dennis. Und für die, die jetzt live zuhören und sich wundern, warum sie das Intro zweimal gehört haben, das liegt an meiner unwahrscheinlichen Art und Weise, die vergessen hat, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Deswegen habe ich es zweimal abgespielt. Zweimal abgespielt oder zweimal angeschaut habe ich mir das Spiel gegen Köln allerdings nicht. Zu Recht, oder? Das ist doch Grütze, ja? Es ist ja besonders tragisch, wenn du auch noch im Rheinland arbeitest und morgens ins Büro kommst, voll wissend, dass der halbe Flur voll mit FC-Fans sitzt. Und insbesondere nach den ganzen letzten Ergebnissen, die der FC eingesammelt hat, die ja alle gar nicht mal so wirklich gut aussahen, ne? Also wer da ein Ergebnis von 4-2 getippt hat, der ist, glaube ich, wirklich alleine durch die Ansammlung an Toren der Kölner definitiv heute ein reicherer Mann als vor dem Wochenende. Es war sehr ungewöhnlich. Also, aber es hat sich ja wieder bestätigt, dass unsere Tradition, unsere seit kurzer Zeit existierende Tradition der Eintracht wieder bestätigt wurde. Wir können keine zwei Spiele hintereinander gewinnen oder zumindest guten Fußball spielen. Aber Leute, jetzt klärt mich doch mal auf. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Zum Glück, ja, ich war zwar auch in der Nähe, musste dieses Grottenspiel jedoch nicht ertragen. Was ist da denn passiert? Ich glaube, das fragen sich einige, was da passiert ist. Also, das erste Mal ist passiert, dass eigentlich unsere Mannschaft ein absoluter Totalunfall war, Ausfall war. Unfall passt auch, ja, aber sowas von. Ja, nur Meier hat wieder den Glück nach ganzen 3 oder 4 Ballkontakten in der ersten Hälfte, dass er in der zweiten Hälfte eins über die Linie stolpert, ja, und das auch eher so im Nachschuss, aber spielerisch ging da gar nichts. Aber dann weißt du, ja, dann macht ja Meier das Ding und es steht plötzlich wieder 1-1. So, dann bist du ja zurückgekommen. Warum setzt du da nicht nach? Weil wir an dem Tag überhaupt nicht in der Lage waren, irgendwelche Zweikämpfe zu gewinnen, geschweige denn auch mal irgendwie vernünftig auf den Ball zu gehen. Also da war keinerlei Einsatz drin. Der Einzige, der sich noch so ein bisschen vielleicht bemüht hat, war ein Hasebe, den sie ja nachher aus irgendwelchen völlig unerfindlichen Gründen vom Platz genommen hat. Das war noch einer mit der Besseren von den ganzen Schlechten, die da rumgelaufen sind. Stendera war mit seiner Rolle meiner Meinung nach vollkommen überfordert, weil er einfach keine Chance hatte, vorne irgendjemanden sauber anzuspielen. Ja. Und die Abwehr, von der brauchen wir gar nicht zu reden. Stimm dir nicht hundertprozentig zu, René, denn in den 20 Minuten, glaube ich, waren es ungefähr der zweiten Halbzeit, waren wir wirklich am Drücker. Und Marvin sagt es ja richtig, wenn du schon das Tor machst im Endeffekt, warum setzt du da nicht nach? Es war ein bisschen unglücklich, die erste Halbzeit war komplett zum Vergessen. Also Marvin, selbst wenn du die erste Halbzeit nur gesehen hättest und die zweite nicht, hättest du auch, also es war grauenvoll. Also es war, erste Halbzeit war so fürchterlich. Es waren verschiedene Situationen drin, wo du wirklich sagen musst, oh mein Gott, haben wir ein Glück. Klar, das Tor war ein bisschen heikel auch zu bewerten. Es war eigentlich ein Foul an Zambrano vorher von Uca. Und deshalb, meiner Meinung nach, hätte das abgepfiffen werden müssen. Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Die Abwehr war natürlich sofort wieder mit 2, 3 Tricks ausgespielt. Also definitiv wieder nicht Bundesliga-tauglich. Okay. Dann machen wir im Endeffekt diesen Ausgleich. Klar, sehr glücklich, auch Abpraller. Aber es ist die Technik vom Meier. Er hat super den Ball noch über die Linie bekommen. Wirklich einwandfrei. Dann in der zweiten Halbzeit, wir hatten mal eine Chance gehabt. Ich glaube, da stand es noch 1-1. Da kam ein guter Ball entweder von Russ oder Hasebe auf Seferovic, der alleine eigentlich auf den Torwart rennt. Es kann aber noch ein Abwehrspieler dann doch auflaufen und klärt in letzter Sekunde vorm Abschluss. Hätte vielleicht dann auch anders aussehen können. Nachdem dann dieser Fehler war zum 2-1, also im Endeffekt war eine Einwurfsituation, die Eintracht war nicht sortiert, die Abwehr stand wieder schlecht. Und gerade ein Chandler hat auch einen ballführenden Risse, beziehungsweise bekommt den Ball vorher von Vogt, steht dann am Außenrand des 16ers, muss viel schneller angegangen werden, hat ein Chandler dann nicht gemacht. Und Risse, wissen wir alle, hat eine ganz gute Schusstechnik, da macht er den eiskalt. Dann noch zwei individuelle Fehler. Der eine war ja, glaube ich, eine Unaufmerksamkeit vom Zambrano, wo Uca den Ball abklärt. Das war dann das 3-1. Dann noch eine Unaufmerksamkeit vom Stendera. Dann steht es 4-1. Das Spiel war definitiv dann gegessen. Aber es war natürlich super ärgerlich, dass du in diesen 20 Minuten, wo eben diese Chance, ich glaube, Chandler hatte auch noch eine Chance gehabt, da machst du kein Tor, ist das Spiel gelaufen, da ist das Spiel gekippt, fertig war es. 2-1, dann waren sie auf einmal vogelwild. Ja, so bei dem 4-1 war, glaube ich, sogar Trapp noch ein Stück weit dran beteiligt, weil er irgendwie schlecht abgeworfen hat oder irgendwas und Stendera dann den Ball halt nicht wegkriegt und quasi dem Kölner den Ball vor die Füße spielt. Das war, glaube ich, sogar das 3-1. Oder war es das 3-1? Ich weiß nicht. Ja, nee, 2-1 war es nicht. 2-1 war ja der Schuss von Risse, das war es definitiv nicht. 3-1 oder 4-1, keine Ahnung. Also, ja, war auf jeden Fall ein gebrauchter Tag. Dieses Spiel war grauenvoll. Marvin, Glück gehabt, dass du es nicht gesehen hast und definitiv nichts verpasst. Was muss man denn eigentlich zu dieser Abwehrleistung sagen? Also ich meine, du hast es ja jetzt schon angedeutet, für mich kam Zambrano ja unglaublich schlecht weg in den letzten Presseartikeln. Man kann dazu, glaube ich, einiges sagen. René, willst du erst mal was zu sagen? Ich fand, die ganze Abwehr war halt einfach, also du hast halt gemerkt, wir spielen aufs Abseitsfalle, obwohl wir alle, auch der Trainer muss das ja mitgekriegt haben, nicht in der Lage sind, als Abwehrspieler da irgendwie schnell genug rauszurücken. Also du kannst halt nicht auf Abseits spielen, wenn du die Leute da hinten nicht sauber koordiniert bekommst. Und dann ein Zambrano, den haben sie halt einfach kalt gestellt. Hier dieser Kerl, dessen Namen ich da nicht aussprechen kann. Davison? Genau, der hat den halt einfach permanent die ganze Zeit provoziert, ja. Wenn du gesehen hast, wie der theatralisch gefallen ist, der könnte den Italienern noch was beibringen, so wie der sich da zum Teil hingelegt hat, ja. Also, muss ich voll zustimmen. Also das war wirklich unverschämt, gerade auch eine Szene, er war schon gelb verwarnt, wird von Zambrano am Oberkörper gestreichelt, muss man wirklich sagen. Also mal mit der Hand kurz angefasst und hält sich das Gesicht, fällt zu Boden. Für mich eine klare, unsportliche Aktion. Glattrot eigentlich für so eine Scheiße. Wenn es der Schiedsrichter gesehen hätte, denke ich, wäre es auf jeden Fall mit einer gelben Karte bestraft worden und der Spieler hätte das Feld verlassen müssen. Das war super ärgerlich. Es gab vorher schon ein paar Situationen, wo er definitiv viel zu hart reingegangen ist. Aber so bringst du einen Zambrano aus dem Spiel. Ein Zambrano ist dann aus dem Spiel genommen. Das war ja nicht die einzige Aktion. Da gab es auch noch diese eine Geschichte, wo irgendwie Zambrano den Ball dann, wo der Ball ins Ausgeht und die laufen quasi so hintereinander Richtung unseren 16er, also Zambrano vorne und dieser Dedesson hinten dran. Und Zambrano sieht halt, okay, Ball geht ins Aus und dreht sich quasi um und will zurücklaufen. Und merkt auf einmal, huch, da steht einer. Und in dem Moment fällt der Kerl schon wie so ein Dominostein um und liegt da ganz theatralisch so nach dem Motto, hey, der hat mich hier irgendwie bodycheckmäßig umgehauen. Also, okay. das war so eine Lachnummer, ja. Selbst der Kerl von Sky, die ja normalerweise wenig Fußballsachverstand haben, selbst der hat gesagt, das ist hier Slapstick-Einlage hoch 10. Ich habe auch schon gehört, dass sich ja viele Kölner selbst beschwert haben über diese Theatralik, die er Diverson an den Tag gelegt hat und dass es auch vielen Kölnern durchaus missfallen hat. Das zeigt ja schon, wenn die eigenen Fans dem überaus kritisch gegenüberstehen, dann weiß man schon, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Also der hat es gnadenlos übertrieben und Zambrano hat natürlich dann auch irgendwie versucht, mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schneller zu fallen und dann, wenn er merkt, dass er damit halt nicht durchkommt, weil er da auch schon vorbelastet ist von seinem ganzen Profil her, der war halt einfach gefrustet ohne Ende, ja. Okay. Hinzu kommt, dass meiner Meinung nach ich in Zambrano eigentlich an der Stelle gar nicht gebracht hätte. Ich habe diese beiden Einwechslungen vor dem Spiel von Zambrano und Seferovic an dieser Stelle nicht verstanden. Die haben dieses komplette Konstrukt, was wir gegen Hamburg hatten, was gut funktioniert hat, einfach gesprengt. Ich verstehe nicht, warum der Trainer die auf den Platz stellt, ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Und Seferovic hat nach wie vor nichts gebracht. Er war nachher auch gefrustet, das hast du gemerkt, wenn der zum Teil in die Zweikämpfe gegangen ist. Das war auch stellenweise hart an der Grenze, weil er halt einfach gefrustet war ohne Ende. Und ein Zambrano, den haben sie zum einen eben, wie gerade eben gesagt, kalt gestellt. Der hat für mich aber auch momentan diese ich bin eh bald weg, null Bock-Einstellung. Und das merkst du dem ab der ersten Minute an, ja. Und warum sitzt dann ein Anderson auf der Bank und ein Zambrano steht auf dem Feld, ist mir unerklärlich. Also du meinst wirklich, dass Zambrano durchaus alleine aufgrund seiner Körpersprache uns mitteilen will, nicht mitteilen will, aber er teilt uns unverständlich eigentlich mit, hier, das war's für mich eh in der Saison. Nächste Saison schlage ich die Zelte woanders auf. weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich bin da eher der Meinung, er wurde durchgehend provoziert. Das ist auch ein gutes Mittel, das kennen die Bundesligisten mittlerweile, auch Köln nicht dumm und sagt, okay, wie machen wir das hier, der Abwehrchef, den stellen wir jetzt einem auf die Füße, der provoziert den immer mal ein paar Situationen, natürlich hoffen sie auch, dass mal eine wirkliche Tätigkeit bei rauskommt, aber so nimmst du dem aus dem Spiel, da verliert der Spieler natürlich auch Lust und ich denke eher, die Körpersprache war eher auf dieses Missfallen, auf diese versuchte Körperbeherrschung, weil muss man wirklich sagen, wenn einer bei einem selbst sowas machen würde, wird man ja schon ausrasten. Und Zambrano ist auch ein Vollblutbulle, der ja wirklich sich Mods unter Kontrolle haben muss, damit da nichts passiert. Und dementsprechend war ich noch ganz zufrieden, dass da nicht wieder eine Karte und wieder eine Sperre bei rauskam am Wochenende, weil zwischenzeitlich habe ich noch gedacht, oh, das nimmt er aber cool und lässt das wirklich über sich ergehen. Aber es hat seinem Spiel geschadet, denn es war definitiv nicht gut. Ich weiß es nicht. Also er hatte für mich schon, bevor überhaupt die ihm da so kalt gestellt haben, von seiner Körpersprache her schon so diesen Ansatz, so nach dem Motto von wegen, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Das ist das, was er mir ab der ersten Sekunde, wo ich ihn wirklich auf dem Feld wahrgenommen habe, vermittelt hat. Okay. Das kann, ja, es war in den letzten Wochen, in denen er wirklich mal gespielt hat, erschien es einem ja fast ähnlich zu sein. Er war einfach in den letzten Wochen von der Leistung nicht gut. Mhm. Ja, jetzt war er mal gesperrt und die Sperre hat er ja auch nicht ohne Grund bekommen und man hätte ihn wirklich dann an der Stelle einfach mal eine Pause geben können. Oder halt eben, was ja nahezu Höchststrafe ist, wenn man einfach feststellt, nach 30 Minuten, es läuft nicht, dann halt auswechseln. Ja, wenn du merkst, dass der einfach konsequent von den Kölner Stürmern da unter Druck gesetzt wird, dass der nicht ins Spiel reinkommt und die Abwehr ja sowieso schon quasi unsere Achillesferse ist, warum bringst du dann nicht in Anderson? Der sitzt auf der Bank, der ist motiviert. Ja, der mag sich vielleicht im Training nicht so sehr anbieten, was auch immer, warum er auf der Bank sitzt, aber das muss ich doch auch als Trainer erkennen. Da hast du sicherlich recht, ja. Und was machst du jetzt? Das heißt, ziehst du die Konsequenzen aus dem Spiel und sagst, okay, Zambrano, mein Lieber, das war scheiße. Nächste Woche gegen Paderborn kriegt ein anderer die Chance. Die Frage ist ja, warum hat er ihn überhaupt aufgestellt? Hat er ihn aufgestellt, weil die Leistung von Zambrano die bessere von den anderen ist? Ja, dann ist immer noch so ein bisschen auch die Frage, hätte man nicht generell irgendwie vielleicht auch die Abwehr anders machen können oder irgendwie mit zwei Sechsern spielen, whatever. Oder bringst du einen Zambrano, weil du noch mitten in diesen Vertragsverhandlungen bist und du willst ihm quasi so dieses Sternchen irgendwie anhängen, von wegen, guck mal, wie wichtig für uns bist, auch wenn du gerade irgendwie nicht so top in der Leistung bist, wir zählen auf dich, dass das halt eher so eine politische Kiste ist. Also das ist ein interessanter Punkt von dir. Du meinst, es könnte durchaus möglich sein, dass auch gesagt wird, hier, selbst wenn es nicht so funktioniert, wir stehen zu dir, du bist unser Mann. Du hast bei uns eigentlich eine mehr oder weniger Stammplatzgarantie. Das ist halt die Frage. Ich meine, wir wissen alle, dass diese Geschichte mit Zambrano noch am Köcheln ist. Wir sind uns alle relativ einig, dass er voraussichtlich nächste Saison nicht weg ist. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ein Matlung nicht ins Konzept passt und dass der auf jeden Fall weg ist. Ja. Du brauchst halt auch irgendeinen Innenverteidiger. Holst du dir jetzt einen neuen Innenverteidiger oder versuchst du, einen zu behalten, wo du eigentlich willst, dass er da bleibt, weil er ins Team passt, weil er ins Spiel passt, weil er halt auch mal irgendwie hart durchgreifen kann, dann schmierst du dem vielleicht halt einfach mal ein bisschen mehr Honig um den Bart. Ja. Aber wir sind uns ja einig, ein Zambrano mit dem derzeitigen Leistungsstand hilft uns überhaupt nicht weiter. Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt der Ansicht, dass ich man durchaus langsam müde werden könnte. Ja? Ja. Man könnte auch müde werden, ob der Tatsache, dass eine Entscheidung hier nicht so leicht möglich ist, dass auch die Leistung nicht dazu passt, einem großartig Anlass zu bieten, zu sagen, wir kämpfen jetzt um dich. Das muss man gesamtheitlich sehen. Ja, es ist natürlich so, dass Zambrano ein Fels in der Brandung die ganze Zeit bei der Eintracht war und einer der stabilsten Spieler in den letzten paar Jahren. Aber momentan spricht halt auch vieles dafür, nicht sich elendig oder ewig daran festzuknüpfen. Natürlich unter der Prägung der letzten Ereignisse. Ne? Auch klar. Aber wenn du auch noch nicht mal eine Bereitschaft siehst, eine komplette Hingabe in den Spielen alles zu geben, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob es vielleicht nicht besser wäre, im Sommer jetzt einfach einen Schnitt zu machen. Ne? Es ist halt ungemein ärgerlich, ohne das Spiel jetzt großartig gesehen zu haben, aber es ist ungemein ärgerlich, dass du nach der letzten Woche, nach dem Heimspiel, haben wir ja ein durchaus positives Fazit gezogen, wieder so eingefallen bist, wie auch in den letzten Auswärtsspielen, ich erinnere an Mainz, ja, oder auch in Freiburg. Das heißt, du schaffst es nicht, hier eine gewisse Konstanz an den Tag zu legen und brichst in dramatischster Art und Weise ein, lässt dir gegen einen schwachen Kölnern 4 Tore einschenken. Aber wir haben ja jemanden, der hat uns ein paar Soundschnipsel geschickt. René, meinst du, die wollen wir mal vielleicht mal einblenden? Wenn du das so sagst, dann könnten wir das tun. Soll ich die erste Frage? Er hat vorher noch ein Intro-File geschickt, vielleicht sollten wir die chronologisch abarbeiten, nicht wahr? Hallo Eintracht-Podcast, erst einmal danke für die Einladung und die Möglichkeit, ein paar Dinge zum Spiel 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt loszuwerden. Die Eintracht begegnet mir natürlich täglich und ich verfolge die Entwicklung vor Ort, deswegen kann ich durchaus sagen, dass es ein paar Sympathiepunkte auch für euren Verein gibt. Aber lassen wir uns mal die Kirche im Dorf. Ich bin froh, dass die 3 Punkte in Köln geblieben sind. Die 3 Euro fürs Phrasenschwein müsst ihr mir dann jetzt auslegen. Ich leg hier nichts aus. Da kommen Verzugszinsen drauf und da wird der Kuckuckskleber vorbeigeschickt. Ich merke schon hier, der Dirk, ne? Ein alter Lump, ne? Ja. Freut sich schon ein bisschen diebisch, dass wir die 3 Punkte dort gelassen haben. Für alle, die es jetzt nicht wissen, Dirk, Dirkinho bei Twitter. Auch, ja, wie er das jetzt schon gesagt hat, ein großer Freund des FC, unverständlicherweise. Gut, aber er ist kein gebürtiger Frankfurter, insofern lasse ich das gelten. Er kommt eher aus dem Gebiet. Und nicht alle Menschen können perfekt sein. Ein Fehler darf man im Leben machen, das war damals einer. Ich stelle jetzt einfach erstmal die erste Frage, die da lautet: 4 Tore in einem Spiel und dann noch für die eigene Mannschaft. Ich meine, bei Köln. Ich glaube, die Kölner sind es nicht so wirklich gewohnt, dass die eigene Mannschaft so viele Tore dann noch in einem Spiel erzielt. Und deswegen habe ich ihn gefragt, dass er nochmal beschreiben soll, was es für ein Gefühl war und wie die Stimmung denn im Stadion war. Bevor ich das Soundschnipsel abspiele, die Anzahl oder die große Freude über die Anzahl der Tore konnte man auch nach dem 4-1 sehen, wenn du gesehen hast, wie Uca auf hier den Geißbock zugestürmt ist und den da quasi den halben Platz gezerrt hat vor Torjubelfreude. Also das war quasi tätlicher Angriff auf ein Maskottchen. Ich muss sagen, ich fand es durchaus sympathisch. Gut, aber dann gut. Gucken wir doch mal, was Dirk darauf antwortet. Das Gefühl war nach den bislang enttäuschenden Heimauftritten natürlich herausragend, zumal die Dramaturgie dieses rassigen, wenn auch technisch eher limitierten Spiels hier noch zusätzlich sein Übriges getan hat. Die Stimmung im Stadion war entsprechend großartig, allerdings irgendwie auch anders als sonst, da ja die Ultra-Unterstützung ausgesetzt worden ist. Ich würde es als eine Art direktere Stimmung beschreiben, die nicht nur von der Südtribüne ausging, sondern im Prinzip von allen Plätzen. Als in Frankfurt lebender FC-Fan kenne ich natürlich auch die stimmgewaltigen Fans der Eintracht. Euer Auswärtssupport mit, keine Ahnung, was mag das gewesen sein, 7000 Fans ist natürlich auch sehr beeindruckt gewesen, auch wenn ihr natürlich vor Ort dann nicht viel zu feiern hattet. Zu feiern hatten wir leider wirklich nicht viel, aber interessant, was er beschreibt, ja, die Boys, und ich weiß nicht, ob das die einzige Fangruppe war, die ja nicht zugelassen wurden aufgrund der Aktionen, die in der letzten Zeit ja auch gegen Gladbach da passiert sind. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die Stimmung da durchaus direkter ist, also auch vielleicht auch gar nicht so, also eher abhängig von dem aktuellen Spielverlauf, der dann natürlich umso besser war. Aber naja, gut. Aber gab es da nicht irgendwie generell der unter den, so wie ich das mitbekommen habe, unter den Ultragruppierungen des FC diese Solidaritätsbekundung, dass die anderen quasi sagen, okay, als in Solidarität mit den Boys liefern wir jetzt hier auch keinen Support ab? War das nicht irgendwie so die Geschichte? Das könnte sein, ja. Ich meine, da war irgendwas gewesen. Also ich weiß nur, dass ich am Fernsehen relativ stark mitbekommen habe, was unsere Fans an Support geliefert haben, wie die zu hören waren, und auf der Gegenseite habe ich bis nach dem Tor fast gar nichts wahrgenommen. Also die waren schon sehr zurückhaltend im Vergleich zu anderen Kölner Spielen. Ich muss auch noch einen Einwand machen, denn bei einem 4-1 oder bei 4 Toren seit langer Zeit mal wieder für die eigene Mannschaft, dass da dann auch gute Stimmung ist. Das macht ja eigentlich die Ultraszene aus, dass auch bei schwierigen Situationen, im Rückstand und so weiter, der Support nicht abbricht. Aber selbst bei den Bayern hörst du nach den Toren ja, auch viele Fans. Und sobald es mal nicht so läuft, ist das Stadion tot. Also ich muss sagen, da kann man nicht sagen, okay, der Support war, obwohl die Ultras nicht da waren, gut. Der war gut, weil der Spielverlauf es hergegeben hat. Ja, ich denke, das ist natürlich unglaublich abhängig, wie du gesagt hast, von den Gruppen, die dann dementsprechend da sind. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, bei Bayern ist, glaube ich, sowieso jetzt Schwenk. Ich glaube, der Auswärtssupport wahrscheinlich noch der bessere. Ich glaube, die viele Hardcore-Anhänger der Bayern ärgern sich wahrscheinlich selbst über das eigene Rund, weil die Stimmung ja dann auch dort mit dem ein oder anderen Lachshäppchen ist. Das meine ich natürlich. Ne? Ja, hast du voll und ganz recht, Marvin. Ja, ja. Ja, ja. Kannst ja nicht jubeln, wenn du die Shampoosflasche am Hals hast. Wie soll das gehen? Schwierig. Gut. Ich gehe mal weiter zur zweiten Frage. Ja. Und zwar habe ich ihn da nämlich gefragt, was denn so abseits des Fußballplatzes so passiert ist, denn ich meine, es ist, der gemeine Zuschauer, TV-Zuschauer sieht ja nicht alles. Gab es da denn noch irgendwelche Punkte? Denn es ist ja ganz klar, das Duell gegen Köln ist ein sehr prestigeträchtig. Ich denke, diese indirekte Stimmung, von der ich eben gesprochen habe, wird im Fernsehen wahrscheinlich nicht so rübergekommen sein wie im Stadion. Des Weiteren habe ich bis auf ein wenig Geplänkel zwischen Eintracht und FC-Fans eigentlich weder was in der Stadt noch im Stadion mitbekommen. Was vielleicht anders im Stadion gewirkt hat als vorm Fernseher, ich habe mit ein paar von euch gesprochen, von euren Eintracht-Fans, dass der Schiri wohl als sehr als Heimschiri verschrien wurde während des Spiels. Das kann ich eigentlich vor Ort nicht bestätigen. Ich fand ihn auf beiden Seiten einfach gleich schlecht. Dem stimme ich zu. Also der war definitiv auf beiden Seiten gleich bescheiden. Okay, was hat er denn so gemacht? Erklär mir das mal, was es da noch so gab. Ach, wie soll man das so richtig erklären? Da gab es eigentlich, ja, es gab so ein paar Entscheidungen, die irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar waren. Auf der einen Seite, wo er halt eben ein Foul abpfeift, auf der anderen Seite gerade nach dem beim 1-0, wo Uca ja schon relativ brachial in Zambrano reinspringt, das pfeift er dann wiederum nicht ab. Da war er jetzt irgendwie nicht so seiner Linie treu und dann halt auch viel irgendwie mit Blabla und laufen lassen. Und dann an der anderen Stelle, wo es irgendwie schon eigentlich klar Vorteil war, dann wieder nicht laufen lassen. Also da war halt einfach keine klare Linie drin. Da, ich weiß nicht, was der an dem Tag hatte, der hat, glaube ich, einfach gepfiffen, so wie ihm gerade eben der Schuh gedrückt hat. Also jeder Kölner-Fan wird auf jeden Fall sagen, was gefehlt hat, war der Elfmeterpfiff in der ersten Halbzeit. Mhm. Und zwar Chandler hatte im Zweikampf, ich weiß gar nicht, mit welchem Kölner Spieler das war, ganz ungeschickt gemacht. Der Kölner hebt auch sehr theatralisch auf, ein Kontakt war da. Meiner Meinung nach ist es ein Elfmeter gewesen, wurde nicht gepfiffen, definitiv dann auf der Seite eine Fehlentscheidung. Und René hat es schon richtig gesagt, also eindeutig auch die Situation mit Zambrano niedergeprügelt von Uca und dann fällt das Tor. Auch ein bisschen zweifelhaft, ob man das nicht abpfeifen muss. Und ich denke, auch die Kölner werden sich über diese Dreifach- oder Doppelbestrafung von der Elfmeterszene dann am Ende sicherlich auch nicht vom Schiedsrichter bevorzugt gefühlt haben. Was war denn überhaupt bei dem Elfmeter am Ende eure Meinung? Ich meine, klar, der Abwehrspieler von Köln, mir fällt der Name gerade nicht ein, der hält Seferovic schon da gut fest, aber er hat ihm ja dann glatt rot gegeben und hat das quasi als Notbremse gewertet. Verhindern einer klaren Torgelegenheit war ja, glaube ich, die Begründung für die rote Karte. Und das war es meiner Meinung nach nicht, weil der Pass zu steil war. Sehe ich halt auch so. Also die sind halt schon so quasi nebeneinander her, ja vor dem 16er da schon so im Zweikampf befindlich rein und waren eigentlich noch ein gutes Stück weg vom Ball. Also für mich war diese Torchance bei weitem nicht so klar, wie er das da gesehen hat. Ich hätte ihm so da auch keine rote Karte gegeben. Elfmeter, nee, also gelb hätte es getan. Elfmeter ist es gewesen. Oder da sagen auch manche, der hält ihn von vor dem Strafraum fest. Er hält ihn vor dem Strafraum fest, aber er kommt halt deutlich im Strafraum zu Fall. Er tankt sich rein, ja. Aber da muss man doch mal, bei allem Respekt, muss man doch auch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen als Schiedsrichter. Ist jetzt komisch, dass ich jetzt hier für einen Kölner positiv aussage, aber es ist doch auch wirklich so, meine Güte, das ist kurz vor Ende. Warum sollte er jetzt noch mal eine Torschance verhindern? Steht halt 4-2, wo ist das Problem, weißt du? Also, dass man da dann auch noch rot pfeift bei dann so einer grenzwertigen Aktion. Also muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, habe ich das Gefühl. War ein bisschen Quatsch, ja. Also da war halt, wie gesagt, keine wirklich klare Linie in dem Thema drin und die Entscheidungen waren halt auch an vielen Stellen einfach nicht, nicht nachvollziehbar. Bezüglich der Randale in der wohl, es gab wohl eine Auseinandersetzung, 40 Personen und der Partie, wo es zu insgesamt dann 22 Festnahmen kam und die Frankfurter, bei HR Online hat es gerade nochmal geguckt, schon im Stadion hatten mehrere hundert Frankfurter versucht, den eigenen Gästeblock zu stürmen. Die Polizei ging mit Schlagstöcken gegen die Randalierer vor. Also es scheint doch ein bisschen was gegeben zu haben, was natürlich dann auch, wenn man nicht akut mittendrin ist, vielleicht selbst als Zuschauer dann noch nicht so mitbekommt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr eigener Gästeblock, das heißt Frankfurter haben versucht, in den Kölner Block zu kommen, oder? Richtig. Okay. Gut. Ja, weiß ich nicht. Also man hat wenig, glaube ich, da mitgekriegt und ja gut, wenn sich halt 40 Leute da irgendwie in der Stadt meinen, sie müssten sich da auf die Nase geben, ja, wollen sie halt. Ja, gut, ja. Aber interessant, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Umso krasser, dass da wirklich also wieder was war. Aber ist ja jetzt noch relativ glimpflich ausgegangen, muss man sagen, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Soll ich mit der dritten Frage mal weitermachen? Ja, bitte. Und zwar, ich denke, wir haben es ja alle gelesen und ihr habt gesehen, der Herr Davison, über den wir eben ja schon ein bisschen gesprochen haben, war sicherlich einer der auffälligsten Spieler an dem Tag. Wie würdest du seine Leistung bewerten? Ja, Davison, darauf habe ich nur gewartet. Es war einfach strange. Auf der einen Seite hat er die vermutlich für dieses Spiel ausschlaggebende Aggressivität ins Spiel gebracht, indem er beispielsweise immer wieder eure nicht ganz sattelfeste Abwehr angelaufen ist und attackiert hat. Auf der anderen Seite war selbst auf der Südtribüne nach wenigen Minuten schon zu hören, dass er doch endlich mal mit dem Lamentieren aufhören soll und dass es peinlich ist, wie er sich benimmt und so weiter. Mir persönlich war das auch viel zu viel und ich mag solche Kicker generell nicht. Deswegen hoffe ich, dass er diese Woche mal ordentlich eingenordet wird und klargemacht wird, wie man in der Bundesliga Fußball zu spielen hat, damit man nicht ganz ohne Sympathiepunkte jedes Wochenende auflaufen muss. Nichtsdestotrotz war die Einstellung, die Laufbereitschaft von ihm im Speziellen natürlich hervorragend und auch in den nächsten Spielen würde ich die ganz gerne wieder auf dem Platz sehen, allerdings ohne diese furchtbare Theatralik, die er gezeigt hat. Da sieht man es, also selbst die Kölner sehen das überaus kritisch. Er war ja auch einer der ersten Bundesligaspieler von Davison, also und hat er sich gleich, ich sage mal, auffällig eingeführt. Ja, also was man ihm halt, wie gesagt, zugute halten muss, wenn man das mal so sieht, er hat halt ab der ersten Minute oder ab dem Anfang direkt einen Weg gefunden, wie er Zambrano da aus dem Spiel halt vollständig rausnehmen kann. Ja. Ja. Auf der anderen Seite wird die Art und Weise, wie er das halt gemacht hat, war halt eher, erinnerte halt eher so ein bisschen an Bodenturnen manchmal. Ja, also den besten Friendpreis kriegst du wahrscheinlich nicht bei solchen Leistungen in der Bundesliga. Aber gut, das ist halt auch, das Ergebnis zählt. Immerhin hat er auch ein Tor gemacht, ja. Dirk hat da was Schönes angesprochen, hat gesagt, es könnte die spielentscheidende Aggressivität in das Spiel gebracht. Das ist vielleicht gar nicht so falsch. Also es kann sein, dass er wirklich zugeführt hat, dass wirklich die spielentscheidenden Situationen, zumindest in der ersten Halbzeit, hätte noch viel mehr draus laufen können, auch aus den Situationen. Naja, muss man zugeben, er hat auf jeden Fall für Unruhe gesorgt und definitiv unsere nicht ganz sattelfeste Abwehr ganz schön vor Schwierigkeiten. Ja, und er wirklich, und Zambrano ist ja damit gar nicht klargekommen und das, da merkst du, wenn halt Zambrano nicht funktioniert und wenn jemand überhaupt mal diese Möglichkeit erkennt, Zambrano so zuzusetzen, dann wird es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Das hat ja Stefan auch in seinem Blog G, genauer beschrieben und ich denke, das kann man durchaus so unterschreiben. Wir können nur hoffen, dass nicht allzu viele Leute das jetzt mitbekommen haben, ne? Ja, aber ich meine, dass Zambrano irgendwann so hart an der Grenze ist und sich da halt auch schwer zurücknehmen muss, weil er halt auch weiß, mit welchem, wie er von den Schiedsrichtern da gesehen wird, dass da auch vielleicht gerne mal ein bisschen schneller die Karte gezogen wird, weil man halt einfach weiß, dass Zambrano gerne mal da auch hinlangt. Das weiß man jetzt nicht erst seit dem Spiel gegen Köln, das weiß man ja schon ein bisschen länger, ja. Die Kölner haben halt jetzt klar gezeigt, dass das eine Methodik sein kann, wie du den einzigen Mann, der perspektivisch vielleicht in der Abwehr da so ein bisschen die Führung angeben kann, halt noch zusätzlich aus dem Feld nehmen kannst. Ja? Wenn er dann noch irgendwie auf Abseits spielt, wo ein Mattlung oder irgendwer da nicht schnell genug rausrückt, dann ist halt ganz rum. Ja, glaube ich, ja. Und die Außen sind ja sowieso meistens mehr vorne als hinten. Zusätzlich habe ich jetzt noch Dirk gefragt bei Frage 4. ob er die Leistung der Eintracht denn ähnlich schlecht sieht wie wir, denn wir waren uns ja im Vorhinein schon relativ einig, das war nix. Mal schauen, was er dazu sagt. Ohne Umschweife, ja. Meier hat faktisch aus keiner Ballberührung 2 Tore gemacht und wenn er die nicht gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich im Kicker eine 5 oder eine 6 bekommen. Eure Abwehr war eigentlich fast zu jeder Zeit ein Hühnerhaufen, die dann am Ende des Spiels mit netten Toreinladungen auch Gastgeschenke verteilt haben, die wir dann glücklicherweise diesmal auch endlich angenommen haben. Insgesamt fand ich die Eintracht vollkommen ideen- und kampflos und irgendwie summa summarum sehr erschreckend. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich nach dem Ausgleich durchaus Angst hatte, dass wir uns jetzt direkt 2-3 Buden fangen. Das wäre ja aber Truppe auch durchaus. Ja. Vernichtendes Urteil? Ja, aber hat er ja recht mit. Also, so klar man das halt sagen muss, wir waren vollkommen ideenlos, bis auf vielleicht die 10 Minuten da zum Beginn der zweiten Halbzeit, aber ansonsten, da ging nichts. Ja. Muss man leider so unterschreiben, ja. Und ich meine, dass Meier aus weniger als 3 Ballberührungen 2 Tore macht, das ist halt sein Geheimnis, ja. Das ist halt das Rezept eines Meiers, aber das hilft dir halt am Ende des Tages auch nicht, wenn du den Rest nicht unter Kontrolle hast. Ja, ja. Was können wir denn daraus überhaupt Positives festhalten? Dass der Meier wenigstens 11 Meter wieder reingeschossen hat? Der steht halt jetzt in der Torschützenliste vor Robben, ja. Also können wir uns auch ein Ei drauf braten. Mhm. Das ist schon unglaublich frustrierend, ne? Aber ich denke, jetzt sollte das Thema Europa auch ein für ein Mal gegessen sein, ne? War es denn überhaupt schon irgendwann mal ein Thema? Also, ja, in der letzten Woche ging das richtig rund. Da waren wieder wirklich verschiedene Medien, die gesagt haben, ja, wir können ja so mal einen großen Schritt machen und so weiter und so fort. Wo jeder dann aber auch schon klar war, als er das gehört hat, okay, Leute, wenn ich das hier schon lese, das Spiel verlieren wir. Und genau so war es. Es ist immer, wenn die Eintracht den größeren Schritt machen kann, einen Big Point landen kann, weil ja auch in den letzten Wochen andere Punkte durchaus gelassen haben, ist es so gewesen wie am Sonntag, die Eintracht wird zur Feldtracht, ja, wenn ich das hier so sehe. Ganz, ganz gruselig. Wirklich gruselig, ja. Die spannende Frage ist doch, woran liegt's? Also, eigentlich sind es 2 spannende Fragen. Die erste spannende Frage ist, woran liegt das? Ist es wirklich die Mannschaft oder ist es der Trainer? Oder können die halt einfach beide nicht miteinander? Und die andere Frage, die Alex beschäftigt und bei der ich mich mittlerweile sehr stark anschließen muss, ist, mit welchem System spielt Schaf denn bitteschön überhaupt? Die Systemfrage kann ich dir logischerweise jetzt aufgrund des letzten Spiels nicht beantworten. Aber auch der Spiele davor kann man sie nicht beantworten. Genau, aber es ist ja etwas, was die Alex berechtigterweise auch schon gleich zu Beginn seiner Amtszeit durchaus, ja, wie soll ich sagen, beschäftigt hat. Und es zeigt sich, dass keine Ahnung hat, wie man das überhaupt nennen soll. Es ist meistens ja doch irgendwie den Ball nach vorne hauen und schauen, was passiert. Würde ich gar nicht mal so sagen, oder? Also das System Schaf würde meiner Meinung nach auch besser funktionieren, wenn unsere Abwehr ihren Job machen würde. Und im Endeffekt nicht da hinten, ja, Dirk hat es vorhin schön gesagt, es war ein Hühnerhaufen die meiste Zeit. Das kann eigentlich für einen Bundesligisten, denke ich mir, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das schaue ich mir an und krieg fast die Krätze, weil ich denke, Mensch, da sind hier, stehen sie bei der Regionalliga oder noch niedrigeren Liga wirklich gestaffelter und disziplinierter an ihren Positionen. Die Spieler lassen sich nicht so leicht mit einem Doppelpass ausheben. Es ist nicht jedes Mal, dass jede Abseitsfalle funktioniert nicht. Warum spielst du sie dann noch? Ja. Es ist zum Verrücktwerden. Ansonsten finde ich das System, man sieht ja, wir haben selbst in dem Spiel wieder Meier, wenn er funktioniert momentan, muss man ja wirklich sagen, 5 Ballkontakte, sagen wir mal, 2 Tore gemacht. Das ist ja super. Seferovic hat natürlich momentan ein bisschen die Seuche am Fuß. Er kriegt gar nichts hin. Könnte man natürlich, und ich hoffe auch, dass da vielleicht mal eine Aktion kommt mit einem Valdez oder sonstige Situation, dass Seferovic einfach mal ein bisschen Pause bekommt, ein bisschen versucht da nochmal an die alten Zeiten der ersten der Hinrunde anzuknüpfen. Aber an sich das System, ein Hasebe war meiner Meinung nach nicht schlecht. Ein Aigner hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Aber alles nur im gestückelten Situation. Du kannst, wenn das Gesamtkonzept und wenn du merkst, oh Gott, der Ball ist wieder in der eigenen Hälfte, oh je, und dann rennen sie auf einmal alle kopflos rum und du denkst, oh Gott, was machen die denn da jetzt? Dann wird ein bisschen diszipliniert auch vom Gegner mal ein Pass über, na, vielleicht mal einen Doppelpass gespielt. schon stehen sie alleine vom Trab. Dass ein Trab dann Sachen auch noch hält, ist unser Glück, sonst würden viel mehr Spiele verloren gehen auch oder wären jetzt schon verloren gegangen. Aber ich denke, wir müssen da wirklich gucken, wir müssen da eine Situation hinbekommen. Entweder ist natürlich die Frage, muss das gesamte System umgestellt werden, dass wir im Endeffekt mit einer Fünferkette spielen, weil wir es mit der Viererkette nicht hinbekommen, dass trotzdem die zwei außen abgehen können und eventuell drei Leute da stehen. Rücken wir die vom System her die Abseitsfalle abschaffen, wirklich sagen, nein, das spielen wir nicht mehr, bist natürlich auch anfällig, muss situationsbedingt gemacht werden, aber ich verstehe nicht so ganz die Kritik an dem System, weil das System finde ich an sich gar nicht schlecht, weil es sehr offen und flexibel ist. Ja, aber nur offensiv. Also ich meine, das war jetzt auch ein bisschen polemisch von mir, dass ich gesagt habe, okay, der Ball wird nach vorne geschlagen. Das Offensivsystem sieht ja meistens durchaus gut aus, aber wir schaffen es nicht, defensiv irgendeine Kompaktheit hinzubekommen, die mal länger als ein, zwei Spieler wert. Das ist ja auch der Grund, warum wir so unglaublich viele Gegentore haben. Natürlich sieht es offensiv immer wieder ganz okay aus, teilweise sogar strukturiert, manchmal über die Außen, oftmals, wenn Ino einen guten Tag hat, sogar auch als Ballverteiler. Mal ist auch Stendera in der Lage, durchaus das Spiel dementsprechend zu leiten. Aber leider noch ein bisschen zu wenig Konstanz, aber definitiv ist es ja definitiv so, dass du hinten konsequent keine Ordnung hast. Da hast du völlig recht. Da gibt es ja wirklich ein großes Problem. Mal ganz ehrlich, wenn der Trainer erkennt, dass sein System nicht funktioniert, weil die Abwehr ein ungeordneter Hühnerhaufen ist, und dann hast du die Winterpause und hast die Möglichkeiten, an diesem System was zu tun oder an diesem Problem was zu tun, tust es nicht, dann hat doch da einer ganz großen Bockmist gebaut. Und jetzt haben wir, ja genau, das ist nämlich genau der Punkt. Und du hast es doch deutlich gesehen, dass wir auch schon mit Ende der Hinrunde unglaublich viele Gegentore kassiert haben, wo dir doch klar sein musste, okay, natürlich haben wir ein offensives, interessantes Spiel. Ja, okay, wir können uns damit brüsten, dass wahrscheinlich irgendwie 4 Tore pro Schnitt ein Heimspiel in der Eintracht fallen. Das ist schön, alles gut, aber es fallen ja auch nicht alle für die Eintracht, sondern es gibt ja auch noch Tore, die für den Gegner fallen. Und das muss einem doch auch irgendwann zu denken geben, weil was soll denn in Zeiten, in denen es dann vielleicht offensiv nicht mehr so gut läuft, was soll denn das Element sein, das uns die Punkte bringt? Ja, es ist ja oft so, ich glaube, das habe ich schon so oft gehört, die Defensive entscheidet Meisterschaften, ja, und das ist halt, oh, jetzt muss ich aber auch 3 Euro zahlen oder so. aber so ist es ja in der Regel auch, ja. Ich meine, wie oft hatten wir schon eine nicht funktionierende Offensive, aber da hat dann wenigstens die Defensive richtig gut funktioniert. Und momentan ist es so, dann ist es zwar okay, dass du 2 Tore schießt, aber wenn du 4 Dinger reinbekommst, in einer Art und Weise und dann nach einem 1-1, das sind ja oftmals die Punkte, die ich nicht verstehen kann, dass du führst und das Ding noch verlierst, dass du einen Unentschieden zwischenzeitlich erreichst und dann noch 4-2 einen auf den Sack bekommst. Also das 2-4, das sind doch diese Momente, wo du dir die Frage stellst, wie kann das denn überhaupt sein, dass die Mannschaft dann so eklatant dann sogar noch zusammenbricht? Aber wir sind doch eigentlich schon in einer Situation, wo die Offensive nicht funktioniert. Die einzige Offensive, die wir haben, ist Meier, der es halt schafft, aus 4 Ballkontakten irgendwie 2 Tore zu machen. Du musst dich ja nicht mal als gegnerische Mannschaft besonders anstrengen. Du musst ja nur dafür sorgen, dass der Meier diese 4 Ballkontakte in dem Spiel nicht hat. Wer soll denn dann bitte die Tore schießen? Denn Seferovic ist doch schon aktuell in den letzten Spielen nahezu nicht existent. Es ist auch krass, ne? Wenn wir uns eigentlich, Dennis hat ja eben angesprochen, wenn wir uns eigentlich schon fast, ich will nicht sagen freuen darüber, aber wenn wir schon einen Valdez als wirkliche Option sehen für unsere Offensivbemühungen, das zeigt schon, in welch prekärer Lage wir uns auch mit Seferovic befinden, der aktuell die Leistung nicht auf den Platz kriegen kann, die er in der Hinrunde gezeigt hat. Und ich will nichts sagen, und es klingt jetzt wieder sehr polemisch, weil es lässt sich immer leicht erzählen, wenn das 2 Jahre davor nicht gepackt hat. Aber bis auf Valdez haben wir dann ansonsten keinen in der Hinterhand. Ist schon ein bisschen blöd, dass du auch keinen Cutlets hast, der ein bisschen Druck auf Seferovic machen kann, ne? Die Geschichte gegen Köln mit einem Inui, der da vielleicht irgendwie mal so als kleiner Wirbelwind irgendwie durchgeht und halt einfach auch mal die Leute auf sich zieht, das hat ja ganz gut funktioniert. Ich meine, du hast ja auch noch einen Eigner, der da durchaus Druck machen kann, wenn der es halt eben schafft, da auch mal ein bisschen Platz zu bekommen und da auch mal die Außenbahn irgendwie auszunutzen, ja? Aber dazu musst du halt auch dafür sorgen, dass die Leute den Platz haben, den sie an dieser Stelle brauchen. Da passiert halt auch an der Stelle einfach nichts. Ja. Ja? Wie soll denn ein Meier bitte schön die Spieler auf sich ziehen? Das ist genau der Punkt, ja. Das ist ja, Meier, okay, er funktioniert, aber wie auch Dirk das ja auch schon in seinen Schnipsel gesagt hat, naja, der macht doch 2 Ballberührungen, 2 Tore oder 5 Ballberührungen, 2 Tore, aber den siehst du an sich im Spiel auch gar nicht. Ne? Die Alex hatte uns ja zwischenzeitlich auch mal kurz geschrieben, die heute leider nicht da sein kann, hat auch gemeint, naja, ja gut, man kann sagen, dass Meier 2 Tore gemacht hat, aber für das Spiel selbst hat er ja auch nicht so wirklich viel getan. Ne? Das ist ja nicht das erste Spiel, wo wir das anführen. Es war ja in den Spielen davor auch schon, dass er für den Spielfluss an sich an der Stelle einfach nichts tut. Aber du kannst ihn halt auch nicht auswechseln, weil ansonsten schießt er halt gar keine Tore. Nee, das wäre ja auch absolut fatal. Ich denke, diesen Status, den hat er sich diese Saison mehr denn je als erarbeitet, wenn du dir überlegst, dass er mit so vielen Toren jetzt schon führend ist. Ja, stell mal vor, wir würden den auch noch auswechseln. Also ich glaube, er ist auch bei weitem nicht das größte Problem. Ja, das sollte nicht so dargestellt werden. Aber er ist halt Teil eines Teams, das gegenwärtig überaus viele Probleme hat. Genau das ist eigentlich der Punkt, den ich immer wieder wahrnehme in letzter Zeit, ist, wir sind kein Team. Wir schaffen es mal maximal 20 Minuten, eine kontrollierte Vorwärtsbewegung zu machen. Ja? Eine kontrollierte Rückwärtsbewegung kriegen wir sowieso schon nicht hin. Aber ansonsten sind wir an vielen Stellen einfach 11 Solisten auf dem Platz. Ja, so. Und dann hast du halt viele, das ist alles okay, wenn es 11 Solisten gibt, die auf einem überragend hohen Niveau spielen und sich dann zeitweise mal denken, okay, man könnte ja auch mal als Team zusammenspielen, aber wenn du dummerweise da 11 Solisten rumhampeln hast, von denen wirklich nur 4 über eine sehr, sehr hohe Qualität verfügen, maximal 4, dann wird es halt schwierig, weil die könnten dann den Team-Spirit halt dementsprechend nicht auffangen. Ich glaube halt, das Problem ist auch, die verstehen sich ja eigentlich untereinander, glaube ich, habe ich schon das Gefühl, relativ gut. Da gibt es ja schon öfter mal so Team-Events, die dann einfach so veranstaltet werden. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es einfach so ist und es nicht darum geht, hier diese Zwangsmaßnahmen zu machen, sondern da ist es schon so, die gehen jetzt hier, viele davon gehen dann mal, das sieht man immer wieder zum Lasertag oder sonst irgendwo hin. Also ich glaube, die Stimmung ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber sie kriegen das halt alles nicht auf den Platz. Und dann muss man sagen, es ist in einer gewissen Weise wieder auf wen zurückzuführen? Richtig, auf den Trainer. Stimmt, ja. Aber ich muss auch noch mal eins, wir sagen ja die ganze Zeit, okay, da sind 4 Tore gefallen. Man muss ja sagen, Tor 3 und Tor 4 für Köln sind ja aus absoluten Böcken, individuellen Böcken passiert. Das eine war Vorwärtsbewegung, Zambrano pennt, kriegt den Ball abgenommen. Das andere war Vorwärtsbewegung dann wieder von Stendera. Stendera kriegt einen Ball abgenommen oder vertändelten so ein bisschen. Das sind natürlich riesige Probleme. Aber man muss natürlich sagen, klar, hätte, wenn und aber, hätte es dann noch 2-1 gestanden, man weiß natürlich nicht, hätte man am Ende noch ein Tor gemacht und so weiter, hätte man auch einen Punkt rausholen können. Ich bin schon auch eurer Meinung, dass das System so problematisch ist und dass der Trainer sich da auch an die eigene Nase fassen muss. Da kommen wir jetzt auch nochmal zu dem Punkt, die Auswechslung, also insbesondere die in der 84. Minute, Piasson raus, schon verständlich, Piasson war beschissen an dem Spieltag, aber ein Mattlung da einzuwechseln, also ich weiß nicht, ob er Willi Reimann-Taktik hier hatte, wir bunkern jetzt 4-1 hinten, oder ob die Intention doch eine andere war, beispielsweise eventuell zu sagen, okay, ein Mattlung muss im nächsten Spiel wieder in die Abwehr gestellt werden. Und er hatte sich die Woche vorher ja kritisch drüber geäußert. Ein Zambrano hat Probleme gehabt, weil er eine Woche Spielpause hatte und so weiter. Vielleicht waren das schon Hintergedanken von Schaf, die natürlich für uns undurchsichtig sind. Aber das ist auf jeden Fall was. Für mich war es nicht verständlich und für mich auch ein Kritikpunkt am Trainer, diese Auswechslung. Ja, definitiv. Also ich meine, wen hattest du noch auf der Bank sitzen? Du hattest noch einen Kittel da sitzen, du hattest noch einen Flum da sitzen, die halt auch vielleicht offensiv mal irgendwie noch versuchen können, irgendwie Akzente selbst zu setzen. Selbst Medujevic hätte mehr Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Ja, selbst der hätte noch mehr an der Stelle irgendwie gebracht. Ich meine, Inui war ja schon für Hasebe gekommen, was ich auch nicht verstanden habe an der Stelle. Weil Hasebe für mich noch einer der war, der wenigstens noch lichte Momente hatte, ja. Bei den anderen war das Licht ja schon länger aus. Das stimmt, ja. Ja, also da hätte doch auch an der Stelle dann, wenn du merkst, das funktioniert nicht, hätte man doch einfach da an der Stelle den Wechsel machen können, Seferovic runter und dafür Inui irgendwie bringen. Ja, guter Punkt. Also diese Auswechslung, Manuel hatte ja darum gebeten, dass wir ihm sie erklären. Ich kann sie nicht erklären. Ich verstehe sie genauso wenig. Ich sehe keinerlei Begründung da drin. Ja, Hasebe ist doch absolut widersinnig gewesen, oder? Ja. Die Auswirkung von Hasebe, also meine Güte, das war doch noch einer der wenigen, die ein bisschen von dem, was ich gelesen habe, ein bisschen Stabilität mit reingebracht haben, oder? Genau. Ja, die Auswechslung von Pierson, ja, verständlich, aber dafür halt einen Innenverteidiger bringen? Mhm. Nee. Kannst du machen, wenn du 3-0 führst, ja. Also muss man echt, kann man echt nur mit dem Kopf schütteln, ne? Mach ich seit 5 Minuten. Ja, und da stimme ich, bei der anderen Situation stimme ich dem Dennis vollkommen zu, dass du dann Mandlung reinbringst für was auch immer, ja, also keine Ahnung, vielleicht will er. Kann ich maximal irgendwie verstehen, wenn du sagst, okay, der wollte vielleicht noch sein Antrittsgeld oder so, seine Auflaufprämie oder was weiß ich, ja. Aber an sich hätte ich dann wirklich jemandem die Chance gegeben, zu sagen, hier ist Slobodan Milojevic, du hast so lange nicht wirklich mehr im Kader gespielt, beziehungsweise nicht im Kader, aber in der Elf gestanden, komm mal rein, mach mal für ein paar Minuten wenigstens irgendwas oder wenigstens ein schönes Zeichen für einen Flum, der ja, sage ich ja immer, seit Wochen komplett außen vor scheint. Also so Kleinigkeiten, aber sowas wird da nicht gemacht. Und dann wird noch ein Mattlung total widersinnigerweise reingepfeffert. Muss man nicht verstehen. Nee, das definitiv nicht. Da war doch, glaube ich, noch eine Frage für Dirk, oder? Genau, die allerletzte Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, und jetzt geht es nochmal kurz zum FC Köln, weil jetzt haben sie ja gewonnen, jetzt, ich denke, jetzt wird wahrscheinlich die Champions League schon geplant, ja, wie das in Köln Meisterschaft. Ist. Ja, ich denke, man muss jetzt auch hier nicht wieder tief stapeln, ja, Meisterschaft und dann Champions League-Finale der nächsten Saison dürften durchaus drin sein. Deswegen meine Frage, was meinst du, wo werdet ihr am Ende der Saison stehen? Ja, wo werden wir am Ende der Saison stehen? Ich als Berufspessimist des Fanclubs hatte vor einigen Wochen noch 32 Punkte und den Abstieg prognostiziert. Dafür bin ich ein bisschen müde belächelt worden. Ich denke allerdings immer noch, dass es sehr eng werden kann für uns. Allerdings stimmt mich die Einstellung vom Sonntag und auch das Durchbrechen der Negativserie ein wenig zuversichtlicher. Ich hoffe, wir bleiben sauber und können uns dann im Sommer an einigen Stellen neu aufstellen. Vor allen Dingen in der Offensive. Ein kreativer, offensiver Mittelfeldspieler und ein Stürmer, der für 10 Tore gut ist in der Bundesliga, werden da schon sehr angebracht. Ja, wo steht die Eintracht am Ende der Saison? Ich vermute auf Platz 10. Ich meine, ihr habt echt eine ganz geile Truppe zusammen, vor allen Dingen in der Offensive. Aber ich vermute, ihr werdet die Abwehrprobleme diese Saison nicht mehr in den Griff kriegen. Deswegen glaube ich, wäre das schon Platz 9 oder 10 schon die richtige Einschätzung. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein paar Fragen vom Spiel am Sonntag beantworten zu können. Euch mit dem Podcast viel Erfolg und auch der Eintracht viel Erfolg in den nächsten Spielen. Bis denn. So, ja, vielen Dank an Dirk, dass er uns da ein paar Fragen adäquat, professionell in gewohnter Weise natürlich, so kenne ich den Dirk und nicht anders, beantwortet hat. Ja, also Köln, schauen wir mal, wie das so läuft. Mit der Eintracht hat er uns für mein Dafürhalten fast noch einen Gefallen getan, wenn er sagt, wir werden Tabellenzehnte. Das ist natürlich immer stimmungsabhängig. Heute würde ich wieder fast denken, wenn wir so weitermachen mit der Abwehr, steigen wir sofort ab. Es gibt ja direkt gar nichts, sofort direkt der Abstieg, weil einfach scheiße. Ja, nee, ich meine, wir haben ja schon richtig viele Punkte gesammelt, das muss man sagen. Insofern dürften wir mit dem Abstieg jetzt direkt nichts zu tun haben, aber es frustriert halt ungemein. Deswegen, also nach oben brauchen wir, glaube ich, nicht mehr gucken die Saison. Ich hoffe, wir stehen am Ende vor Köln. Das muss ich ganz deutlich sagen. Und auch die Euphorie wird, denke ich, nächste Woche bei den Kölnern auch wieder nachlassen. Spielen ja, glaube ich, samstags abends gegen Dortmund. Haben wichtigen Spieler noch in der letzten Minute gegen uns verloren. Fürs nächste Spiel dann. Also ich denke, da kann auch schnell der Strudel mal wieder kommen. Wir spielen gegen Paderborn. Ich denke, da könnte halt auch was drin sein. Wir müssen einfach mal gucken. Also gegen Paderborn, du findest hier grandios die Überleitung zum nächsten Thema. Gegen Paderborn musst du zu Hause einen potenziell direkten Konkurrenten, der sich mittlerweile wieder deutlich nach unten platziert, so wie wir es am Anfang der Saison auch irgendwo erwartet hat, da musst du 3 Punkte holen. Also da ist die Eintracht absolut verpflichtet, zu gewinnen und da will ich auch nichts hören. Wir haben das Auswärtsspiel in dramatischer, schlechter Weise verloren und da musste ich schon so oft den Kopf an irgendwelche Tische hauen, ja, damit ich das irgendwie vergessen kann, ja, und ich habe es immer noch leicht im Hinterkopf. Also ich muss sagen, da muss eine Revanche her. Also du hast gerade eben drei Worte genannt, warum wir eben keine 3 Punkte holen werden. Du hast nämlich gesagt, wir müssen was war das andere? Wir sind verpflichtet und was war das dritte? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich hab viel gesagt. Ja, aber wie das so oft der Fall ist. Also ganz ehrlich, das wird jetzt nicht unbedingt einfacher, zumal ein Russ sich ja jetzt auch noch irgendwie am Meniskus verletzt hat und jetzt für den Rest der Saison ausfällt. Das heißt, du bist jetzt auch noch gezwungen, einen Zambrano zu bringen, wo ja jetzt jeder das Geheimrezept entschlüsselt hat, wie du einen Zambrano kaltstellen kannst. Du hast jetzt mit Russ auch die einzig sinnvolle Alternative für einen Hasebe auf der 6 verloren. Was willst du da machen? Ja, bam, ne? Fuck, jetzt hast du nämlich den Salat. Jetzt ist es so, was wir befürchtet haben, das heißt, was nicht nur wir, sondern viele, was passiert, wenn in der Innenverteidigung bzw. im Defensivbereich jemand ausfällt, der essentiell ist. Bam! Zambrano ist ja noch da, aber Russ ist jetzt raus aus dem Maus-Saison gelaufen. Tut mir leid, tut der Mannschaft unglaublich ja, aber ich will nicht sagen, es tut dir schwer, es ist grammatikalisch nicht ganz, beziehungsweise nicht ganz richtig. Es ist unglaublich dramatisch, denn der wird jetzt fehlen. Das war eine sichere, stabile Bank und da müssen wir sehen, dass wir jetzt irgendwie den Ersatz können wir jetzt nicht mehr beschaffen. Jetzt müssen wir damit in die restliche Rückserie gehen. Und wie du es gesagt hast, Anderson ist jetzt die logische Konsequenz, zusammen mit Zambrano den Defensivverbund zu stärken und bald gibt es gar keine Ausreden mehr für ein Schaf. Da muss dann mal ein Flum oder ein Medojevic mal wieder spielen. Aber doch eigentlich das Innenverteidiger-Dreamteam, was ich mir vor der Saison gehofft habe, ein fitter, gut, er ist im Moment natürlich mehr schlecht als recht, Zambrano und natürlich ein fitter, wissen wir nicht, wie der aktuelle Stand ist, Anderson, aber die beiden haben meiner Meinung nach bis jetzt von der Konstellation, die da hinten in der Abwehr stehen, sehr gut harmoniert. Ich hoffe, sie finden sich so schnell jetzt, dass die Trainingswoche reicht, um zu sagen, okay, es funktioniert, ist wieder irgendein Geheimspiel angesetzt die Woche, dass sie mal ein bisschen Spielpraxis sammeln können. Wahrscheinlich nicht bei unserem Glück, weil die Eintracht ja in letzter Zeit immer mal unter der Woche dann einfach mal spielt, wie gegen FSV oder irgendeinen Hessenligisten. Habt ihr da irgendwas mitbekommen? Nee, habe ich gar nichts mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Also, aber dementsprechend, also da könnten sich wenigstens ein bisschen einspielen, ob das dann der Fall ist. Ich befürchte ja, dass ein Anderson wieder nicht spielt, sondern ein Matlung dafür hinten reinrückt. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also ich denke, es wird wieder schwierig. Wir sind ja bekannt dafür, ein Aufbaugegner zu sein. Paderborn steht auf dem Relegationsplatz 16. Bedeutet, die brauchen die Punkte. Wie bitte, René? Ich sag prädestiniert dafür, dass wir Paderborn dazu verhelfen, da hinten rauszukommen. Leider. Ich weiß, ich bin jetzt hier der Berufspessimist heute, aber irgendwie. Dann ist es grauenvoll. Man sieht halt auch, wie eng das da hinten ist. Die brauchen im Endeffekt die Punkte. Es ist so, dass wir jemanden, der sie braucht, immer gerne helfen. Und dementsprechend denke ich auch, dass das eine ganz schwere Kiste wird, leider. Also normalerweise, Marvin hat es richtig am Anfang gesagt, dieser Abwärtsstrudel von Paderborn ist ja wirklich wahnsinnig. Da ist eigentlich gefundenes Fressen für jeden, der das ausnutzen kann. Die Eintracht kann es leider meistens nicht ausnutzen und dementsprechend denke ich, wird das ein ganz schweres Spiel. Ja, normalerweise ist es ja wirklich so, da gebe ich dir oder René auch recht, wir sind ja ein guter Aufbaugegner, aber diesmal bin ich jetzt mal optimistisch. Denn ich glaube, was noch mehr, welche Regel noch viel mehr zählt als die Eintracht ist ein guter Aufbaugegner-Regel, ist, glaube ich, die Heim- und Auswärtsregel, die wir anscheinend aufstellen. Deswegen glaube ich auch, dass wir gegen Paderborn erfolgreich sein werden. Und dann sind wir nämlich auch wieder Aufbaugegner und super zu empfangen dagegen Stuttgart. Ich glaube, da können wir dann auch dann direkt gleich die Punkte abgeben, aber da werden wir uns in der nächsten Woche genauer mit beschäftigen. Ich glaube, dass das mittlerweile eine Regel ist, die sich bei der Eintracht ganz gut eingespielt hat. Ja, und nicht zu vergessen, die Zwei-Wochen-Regel. Wir gewinnen ja alle zwei Wochen. Ja? Mhm. Wäre jetzt eigentlich auch wieder dran. Ja. Ja, deswegen. Also, die Zwei-Wochen-Regel geht ja irgendwie dann fast konform mit dem Heim- und Auswärts, ja. Aber war das aber nicht das Problem, dass wir immer samstags abends gespielt haben? Ich bin noch skeptisch. Diesmal spielen wir ja Samstagmittag. Die anderen beiden Heimspiele waren, glaube ich, jedes Mal samstags abends. Aber ich will jetzt hier nicht absolut pessimistisch sein. Ja, ich sag mal so, also wenn die dunkles Licht brauchen, dann setze ich dir den Schirm auf, ja. Also meine Güte, ja, keine Ahnung. Oder setzt mal einer der Batman. Ja, mal das Dach zu, setzt ja einem die Batman-Maske auf und funktioniert schon. Der soll Sonnenbrille tragen, ja. Hier, naja, also Das sollten sie noch schaffen. Und es ist ganz ehrlich so, gegen Paderborn, da gibt absolut nichts. Und da werde ich auch echt fuchsteufelswild, wenn wir da nicht 3 Punkte holen. Da gibt es überhaupt nichts. Das ist ein scheiß Kack-Verein, der wirklich einfach mal in Frankfurt die Punkte zu lassen hat. Punkt aus Ende. Das ist eine Mannschaft, die in der Hinserie über ihrem Niveau gespielt hat, wo alles funktioniert hat, wo du aber langsam merkst, okay, die Qualität ist einfach nicht da für die dauerhafte Bundesliga-Zugehörigkeit. Und das muss auch jedem bitterlich klar sein in Frankfurt, wenn mittlerweile schon bei so einem Spiel gegen Köln dann die Fans auch manchmal die Lust verlieren, diese Scheiße, noch Woche zu Woche, gerade die Auswärtsfans, das mitzuerleben, wie sie abgeschlachtet werden, die Mannschaft, ja, und wie es überhaupt nicht funktioniert, mal ein Spiel über die Runden zu bringen, auswärts couragiert oder auch mit, wo du sagen kannst, okay, das hat jetzt vielleicht nicht geklappt, aber es war trotzdem eine ordentliche Leistung, das ist Woche für Woche auswärts, ist es peinlichst, und dann musst du zu Hause wenigstens gegen Paderborn zeigen, wer der Herr im Haus ist, da gibt es überhaupt nichts. Und also die Eintracht muss auch aufpassen, dass der ein oder andere Fan langsam mal ein bisschen sauer wird. Ja? Ich meine, wir haben ja auch was gut zu machen. Wenn ich das bei Stefan im Blog richtig gelesen habe, ist ja nach dem Köln-Spiel, als sie da in die Kurve gegangen sind, um sich zu verabschieden oder zu bedanken, waren ja schon erste Pfiffe zu hören. Wenn du jetzt zu Hause gegen Paderborn nochmal so einen Bockmist ablieferst, also da ist Pfiffe, glaube ich, das geringste Problem. Du spielst halt auch. Du hast gegen Köln gegen Aufsteiger gespielt. Das vergisst man, weil es Köln ist, aber es ist halt so, ja. Und du spielst jetzt wieder gegen Aufsteiger, das ist Paderborn. Und irgendwann sind die Leute einfach nicht ganz so cool drauf, wenn die Woche für Woche ihr Geld ausgeben und sehen, dass sich aber auch keine Entwicklung präsentiert. Und eine Entwicklung wäre jetzt in dem Sinne, wir halten die Abwehr dicht, wir gewinnen mal die Spiele mal in konsequenter Art und Weise gegen deutlich schwächere Gegner. Denn mir kann kein Mensch weismachen, dass Paderborn uns ebenbürtig ist. Köln war uns eigentlich normalerweise schon nicht ebenbürtig, wenn man jetzt mal von der Torwartposition absieht. Aber auf Dauer geht's einfach nicht. Wenn die Eintracht wirklich ihre Position festlegen will, nicht nur die beliebige scheiß Mittelklasse-Mannschaft zu sein, die immer schön hier mal nicht ganz gegen Abstieg spielt, aber halt oben auch nichts reißt, wenn wir irgendwann mal dauerhaft von diesem Mythos weg wollen, dass wir ja die hellgraue, manchmal bunt getupfte Maus sind, ja, sondern der Verein werden wollen, der immer mal wieder, und zwar nicht alle 5 Jahre, sondern in regelmäßigen Abständen, kurzen Abständen, international, ja, wie ich sage, angreifen kann. Da müssen solche Spiele auch gewonnen werden. Wir haben es jetzt schon für diese Saison, verpasst, aus den Schwächen der anderen Mannschaften noch mehr Profit zu schlagen. Denn es war eine Saison, in der es im Sommer ein internationales Turnier gab und dieses Turnier hat einige Mannschaften beeinträchtigt. Bayern, die haben es irgendwo wie kompensiert, aber schau an, wo Dortmund am Anfang rumgekrebst ist, die erholen sich jetzt auch langsam, in der nächsten Woche werden sie uns vielleicht sogar überholt haben. Es gab Mannschaften, es gab individuelle Spieler, die nicht an ihr Leistungsvermögen kommen konnten und das, so eine Saison muss für ein Verein wie die Eintracht eigentlich ein gefundenes Fressen sein, um selbst sich 1-2 Positionen höher zu platzieren, als es normal bei vollem Leistungsvermögen der Fall wäre. Es sieht aber so aus, als würden wir es nicht schaffen. Völlig recht, ja. Das ist leider viel Wahrheit, die du da von dir gibst. Wie laufen wir auf gegen Paderborn? Angeblich mit derselben Elf wie letzte Woche, außer der verletzte Russ, der muss ersetzt werden, aber irgendwo hatte ich gelesen, ein Schaf sieht nicht ein, da jetzt was zu ändern, nur weil das Spiel mal so nicht funktioniert hatte. Mal nicht funktioniert. Also ist halt fast jede Woche. Aber hey, mal, ne? Ist genauso einmal wie gegen Mainz, einmal wie gegen Freiburg. Das passiert. Ich sagte, der Trainer hat gesoffen. Das ist die einzige Erklärung, die ich noch haben kann. Er hat gesoffen. Ja, den bekommt der Äppler nicht. Kein Mispel für Schaf. Der ist auf Verzug. Ja. Vielleicht ist es auch das Gegenteil. Vielleicht hat er zu wenig getrunken. Der sollte uns mal mehr Alkohol geben. Da könnten wir die Dinge auch ohne Spaß und wesentlich besser ertragen. Marvin, so wie du gerade rumgegehen hast, brauchst du einen Kaffee und kein Alkohol. Ich brauche einen Kaffee, ich brauche Alkohol, ich brauche den Konsum, die ganzen Drogen und alles, was verfügbar ist. Und auch was zu essen. Klingt schon mal gut. Nee, aber wie hättet ihr denn aufgestellt nächstes Wochenende, wenn ihr der Trainer wärt? Alle raus. Nein, jetzt ganz im Ernst. Du bist ja nur bedingt handlungsfähig. Also ja, gut, ist es halt so, Zambrano ist drin, Rust muss logischerweise raus, dafür Andersen. Ich würde da auch nicht so viel malen, ich müsste mir aber ernsthaft überlegen, ob ich Seferovic anhand von dem, was man jetzt so gehört hat und was er auch da vorne in den Wochen gezeigt hat, ob man den wirklich mal noch drin lässt oder ob man sagt, hier, wir probieren es vielleicht mit Kittel, weil ich glaube, Paderborn könnte auch ein Gegner sein, wo ein Kittel gar nicht so verkehrt wäre. Aber andererseits, Seferovic, wenn er diesen Biss hat, den er in der Hinserie hat, dann kann es halt auch ein Gewinn für eine Mannschaft wie gegen Paderborn sein. Das, ich denke, es wird schon relativ ruppig. Ja? Also gerade die Defensive von Paderborn, die ist eher rustikal eingestellt. Mit einem Inui kannst du da, glaube ich, nichts anfangen. Ja, das ist halt der Punkt. Und ich glaube, ein Kittel könnte da vielleicht, na, wenn ich habe das eigentlich so angedacht, aber wahrscheinlich würde er dann doch Probleme bekommen. Ne? Man weiß es nicht so genau. Also vielleicht wäre dann Seferovic mit seiner Körperlichkeit schon besser. Ne? Dann können wir noch wechseln, aber dann bitte nicht in der 84. Minute oder sowas, genau. Sondern dann in der Halbzeit. Genau, das ist es halt. Ich meine, die Sache ist halt, du hast mit Hünemeyer, Paderborn hat mit Hünemeyer da in der Innenverteidigung echt so einen Schlacks, ja, das ist schon ein Baum von Mann, ja, das ist also ein großer Unmensch, mal sagen, ja. Das ist, Strohdick ist auch kein kleiner, das sind, also da ist schon eine gewisse Körperlichkeit einfach vorhanden und da wäre Seferovic besser, deswegen würde ich ihn jetzt trotzdem auch mal drin lassen, trotz den enttäuschenden Leistungen in den letzten Wochen, ansonsten würde ich nicht viel machen. Bin ich jetzt dran? Ja. Ich würde Seferovic definitiv eine Pause gönnen. Also sowas von. Also entweder dann wieder Inui, der da irgendwie ein bisschen rumwuselt, oder wenn du schon sagst, oder wie du ja richtig gesagt hast, wir spielen gegen einen Aufsteiger, dann lass doch mal den Valdez ran. Der braucht ja auch irgendwie wieder Spielpraxis. Ja. Fangen wir doch gegen einen einfachen Gegner an und stellen nicht die Woche später gegen Stuttgart oder die Woche drauf gegen Hannover auf dem Platz, ja. Obwohl gerade das, was der Marvin gesagt hat, mit der körperlich betonten Spielweise von Paderborn, natürlich für jemanden, der frisch, ich denke, ein Valdez muss erstmal aufpassen, dass er wieder das voll belastet, voll in die Zweikämpfe geht und so weiter. Das wird er da im ersten Bundesligaspiel sicherlich noch nicht machen, dass er jetzt wieder, wo er wieder mitwirken kann. Ich weiß nicht, ob Valdez da jetzt der optimale Spieler ist, weil man einfach unbewusst ein bisschen zurückzieht. Kein Mensch will so eine Verletzung gleich wieder haben und so weiter. Mhm. Ob er da auch schon so drauf vertraut, weiß ich nicht. Aber klar, René, ich würde ihn auch gerne sehen, aber muss man sehen, wie war der Eindruck im Training? Kann er das überwinden? Kann er seinen Schweinehund ausschalten? Sehen wir natürlich nicht. Mhm. Wäre natürlich aber eine gute Alternative. Dann fängst du mit einem Inui an, der da als hängende Spitze irgendwie so ein bisschen Trouble macht, ja. Und bringst ihn dann in der 70. Minute, wenn es 3-0 für die Eintracht steht. Ja. Also, klingt gut. Okay, ich bleib trotzdem dabei, Seferovic, denn ich würde den jetzt die Woche so nerven, würde ihn so anpissen, dass er so eine Kackleistung letzten Morgen gebracht hat, dass der richtig sauer ist. Ich denke, was die Eintracht mal wieder braucht, ist mal wieder ein bisschen Hass. Ja, muss man wieder ein bisschen Hass her, muss man wieder zeigen, hier, jetzt bin ich ein bisschen sauer auf mich selbst am besten und ich glaube, Seferovic, wenn er mal wirklich sauer ist und dem das nicht alles immer so ein bisschen, dass er, wenn er nicht so schnell aufgibt, aber wenn er das richtig gut kanalisieren kann, ja, dass er auch einfach mal mit Wut und Wucht da mal jetzt auftritt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Seferovic auch mal eine Leistungsexplosion hat. Denn ich denke, das ist immer noch ein guter, oder ich meine, man muss ihn ja jetzt auch nicht komplett abschreiben, aber er muss auch mal einfach, es muss einfach mal wieder knallen. Ansonsten, ja, würde ich in der Tat nicht wirklich viel ändern. Also ich schätze mal, dass Innenverteidigung wird Zambrano und Andersson sein, weil Matlung, der muss ja eine Viertelstunde früher loslaufen, dass er dann da ist, wo der Gegner ist. Das bringt ja auch an der Stelle nichts. Also von daher wird das quasi der logische Wechsel sein, dadurch, dass Russ ja jetzt raus ist. Ansonsten sind, glaube ich, alle anderen soweit erstmal gesetzt. Es sei denn, aus irgendeinem Grund dem Trainer missfällt die Leistung von Pierson im letzten Spiel so sehr dermaßen, dass er den wieder raussetzt und dafür vielleicht einen Inui bringt. Würde ich aber jetzt auch nicht machen. Ne? Nee, würde ich jetzt auch nicht tun, ja. Aber wie gesagt, ich glaube schon lange nicht mehr zu wissen, was im Kopf eines Herrn Schaaf da vorgeht. Ich merke deine kritische Art. War ja jetzt auch klar und deutlich formuliert an verschiedensten Stellen. Ja, nee, es ist aber... Ja, die Zeit, eben der Herr Volksmusik hatte gerade geschrieben, zu viel Flausch bringt nichts. Ja, ich merke, die Zeit, Flausch für Schaf, nähert sich dem Ende. Ja, also jetzt wird er langsam auch so kritisiert, dass auch sich der ein oder andere Mensch freut, der schon zu Beginn der Saison gesagt hat, dass Schaaf nicht so wirklich für die Eintracht passt. Ich stimme dem noch nicht zu, aber es dürfte in den nächsten Wochen kontrovers diskutiert werden. Ja, also ganz ehrlich, noch zwei so Nummern und wir sind weg von Flausch und dann wird er geschoren, ja? Super. Super. Ja? Dann hat sie es ausgeflauscht. Also es wird auf jeden Fall eine schwierige Nummer. Also die spannende Frage ist ja nicht nur, mit welcher Aufstellung wir da antreten, sondern auch, mit welcher Einstellung wir da auftreten. Ja. Lassen wir uns jetzt von dem Ding so dermaßen runterziehen oder schaffen wir es halt doch, uns irgendwie wieder so zu motivieren, dass du wieder Ansätze davon siehst, dass es vielleicht doch etwas Ähnliches wie eine Mannschaft bei uns gibt. Also ich hoffe, dass wir früh 1-0 in Führung gehen und dann laufen die Spiele ja doch oft. Klar, es gab Ausnahmen, aber zumindest, dass die Eintracht ein bisschen befreiter aufspielen kann, schnell das zweite Tor danach schiebt und dann ist das, denke ich, gegen Paderborn gelaufen. Mhm. Ich befürchte nur leider, es wird kein Anderson hinten drin stehen, sondern ein Mattlung. Dementsprechend werden auch sicherlich da ein paar schöne Fehler in der Abwehr wieder stehen. Ein paar besonders vielleicht wieder eine schöne Abseitsfalle, die nicht funktioniert. Also gehe auch nicht davon aus, dass wir jetzt 0 spielen. Hoffe aber zumindest, dass wir vorne ein paar Türchen machen. Aber ja, ganz ehrlich, wenn du einen Mattlung anstatt einen Anderson da wieder reinstellst, dann hätte der Mattlung den Vertrag verlängern sollen und nicht im Anderson, weil noch mehr als in your face kannst du an der Stelle nicht sagen. Das stimmt, aber diese Auswechslung machen sonst keinen Sinn. Auch das, wie gesagt, die Auswechslung von letzter Woche oder vom Wochenende, das macht sonst überhaupt keinen Sinn. Warum bringst du da einen Mattel? Das macht keinen Sinn. Er hat gesoffen, ich sag's doch. Ja. Es ist aber dann zusätzlich, man darf auch nicht vergessen, Paderborn habe ich jetzt runtergemacht, so ist es auch und vollkommen zu Recht habe ich jetzt runtergemacht. Lass ich mich auch nicht mehr von abbringen, aber muss aufpassen, gibt einige Spiele, durchaus gefährlich. Ich erinnere an Kotsch, Doppelkamp. Ich hoffe, dass der wieder kein Ding aus 5000 Metern abzieht. Ja? Wobei, da haben wir ja mit Trapp ja jemanden, der durchaus die Bälle sicher hält. Und ich erwähne einen gewissen Sridjan Lakic, ja, der wieder zurück in die Bundesliga gekehrt ist. Und wir als Ex-Verein sind immer besonders gefährdet. Ja, bei allen. Allen und immer wieder. Ja. Ja, wir sind nicht nur Aufbaugegner, sondern wir schenken auch den Ex-Mitarbeitern Torchancen. Das steht, glaube ich, auf Lebzeit in unserer Vereinssatzung. Ja, also deswegen mal schauen. Ne? Aber trotzdem, ich bin jetzt mal optimistisch. Ich fange jetzt auch mal mit der lustigen Tipprunde an und sage in grenzenlosen Optimismus, keine Ahnung, wo ich den her habe, ja, 3-1 für die Eintracht. Ja, 3-1 für die Eintracht. Mhm. Ja. Also ich bin ja eigentlich der festen Überzeugung, um diese Schmach von Köln irgendwie loszuwerden, müssten wir eigentlich das Ding irgendwie 8-0 gewinnen, um mal so richtig irgendwie Power daraus zu ziehen. Da ich das aber für latent unrealistisch halte und ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die Abwehr wieder irgendeinen fulminanten Bock schießt, 2-1. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich hoffe, dass es so ausgeht. Wir müssen vorne 2 Tore machen und wenn eins hinten fangen, 2-1, ein gutes Ergebnis. Die spannende Frage bleibt ja eigentlich noch, kriegen wir wieder einen Elfmeter? Ja, nachdem wir vorher uns ja immer so drauf beschwert haben, dass es Spiele gibt, wo wir Elfmeter, die ganz klar für uns gewesen wären, nicht bekommen haben, haben wir ja jetzt schon in 2 Spielen hintereinander Elfmeter gepfiffen bekommen. Ja. Setzt sich aber diese Serie fort. Aber beides mal nicht unberechtigt. Ja, und aber dann auch irgendwie, nicht so ganz so notwendig, ne? Wobei, vorletzte Woche wäre es ja noch fast notwendig gewesen, aber gut, egal. Ja, gute Frage. Elfmeter, ja oder nein? Nee, gib diesmal ein Eigentor von Paderborn. Reicht auch. Eigentor aus 52,5 Metern. Ja, ich glaube, der Baccalord wird irgendwann eingewechselt und fälscht ein Ding unglücklich ab. Stimmt. Interessante Theorien, die hier aufkommen. Aber wäre der nicht eigentlich auch prädestiniert dafür, quasi ein Tor gegen uns zu schießen?